Angesichts der Lebensvielfalt unter den Baumkronen, die wir in Kapitel 1 kennengelernt haben, kann man bereits die Kohlewälder der Karbonzeit, die vor rund 300 Millionen Jahren die kontinentalen Landmassen am Äquator bedeckten, als höchst erfolgreiches Evolutionsexperiment ansehen. Als aber die Kontinente der Welt vor etwa 330 Millionen Jahren zum Superkontinent Pangäa zusammenrückten, begann eine langsame Verschiebung in Richtung eines wärmeren und deutlich trockeneren Klimas, das für eine völlige Umgestaltung der Pflanzengesellschaften der Tropen und darüber hinaus sorgen sollte. Der nachfolgende Zusammenbruch der Regenwälder, wie er genannt wird, war so schwerwiegend, dass er vermutlich zu einem von nur zwei Massenaussterben führte, die für die Pflanzen aufgrund von Fossilfunden nachgewiesen wurden. Zum Vergleich, die Tiere haben 5 Massenaussterben durchgemacht und stehen möglicherweise bald vor dem 6. Bäume und baumähnliche Arten, die in den ersten vorzeitlichen Wäldern eine beherrschende Stellung eingenommen hatten, wie die Bärlappgewächse, die Riesenschachtelhalme und die gewaltigen Chordaitales, die wir in Kapitel 1 kennengelernt haben, verschwinden nach und nach aus den Fossilfunden und in der Zeit des Perm vor rund 298,9 bis 251,9 Millionen Jahren war die Zahl der Baumfamilien auf die Hälfte geschrumpft. Aber nicht nur die biologischen Arten veränderten sich, sondern zu Beginn der Triaszeit vor etwa 251,9 Millionen Jahren waren Wälder aller Art fast völlig vom Antlitz der Erde verschwunden. Erstaunlich aber wahr. Dies war zwischen der Evolution der ersten Bäume und heute die einzige Zeit, in der Wälder auf unserem Planeten fast völlig fehlten. Da diese Wälder im weltweiten Umfeld bereits ihren festen Platz hatten, kam es zwangsläufig zu Folgeeffekten. Plötzlich fehlten die Bäume als Verankerung, was zum Verlust lebenspendender Bodenschichten, zu Bodenerosion und einer Verlagerung der einstmals zuverlässigen Flüsse führte, sodass die Erde mit Ausnahme einiger weniger isolierter Vegetationsinseln wieder öd und leer war. Und selbst wenn die Welt ohnehin austrocknete, wurde die zunehmende weltweite Trockenheit durch die Schrumpfung der Wälder, die Verringerung der Grünflächen und die fehlende Verdunstung von den Blattflächen mit ziemlicher Sicherheit verstärkt. Wasser, das den Weg zum Erdboden oder in sein Inneres fand, wurde nicht mehr von dichten Wurzelsystemen festgehalten, sondern floss ab, transportierte wertvolle Nährstoffe aus der Erdkruste in die Flüsse und schließlich zu den aufblühenden Meeresökosystemen der Permzeit. An deren Ende spuckten heftige Vulkanausbrüche in Sibirien über Hunderttausende von Jahren große Mengen Staub und giftige Gase in die Atmosphäre, die die Photosynthese und die Vielfalt der vierbeinigen Tiere, die sich in der Permzeit bereits innerhalb der Wälder und darüber hinaus ausgebreitet hatten, erstickten. Über die Hälfte aller an Land lebenden Tierfamilien starben aus. Die dramatischen Vulkanausbrüche am Ende des Perms finden zwar zu Recht in den meist populärwissenschaftlichen Berichten über diesen Zeitraum große Aufmerksamkeit, schließlich löschten sie das Leben auf der Erde nahezu aus. Doch die Wälder hatten ihre Apokalypse bereits hinter sich. Pflanzen zahlten zwar auch am Ende des Perms und in der frühen Triaszeit eine hohe Zeche, und die Zahl der noch verbliebenen Pflanzenfamilien ging weiter zurück, die größten Schäden am weltweiten Grün waren aber bereits angerichtet.